Abschnitt 9 aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 1, Kapitel 8, zweiter Teil. Der Doktor ließ Oblomov in einem jammervollen Zustande zurück. Er schloss die Augen, legte beide Hände auf den Kopf, kauerte sich auf dem Sessel zu einem Knäuel zusammen und blieb so sitzen, ohne irgendwo hinzublicken und ohne irgendetwas zu fühlen. Hinter ihm ertönte der schüchterne Ruf: »Ilja Iljitsch, was soll ich denn dem Verwalter sagen?« »Was denn?« »Wegen dem Ausziehen.« »Du fängst wieder davon an?« fragte Oblomov erstaunt. »Was soll ich denn tun, Väterchen Ilja Iljitsch? Sagen Sie selbst, mein Leben ist auch so nicht süß. Ich schaue schon ins Grab.« »Nein, es scheint, dass du mit deinem Umzug mich ins Grab jagen willst«, sagt Oblomov. »Hör einmal, was der Doktor sagt.« Sacha fand nichts zu erwidern. Er seufzte nur so auf, dass die Zipfel seines Halstuches auf seiner Brust erbebten. »Du hast beschlossen, mich umzubringen?« fragte Oblomov wieder. »Du bist meiner überdrüssig, ja?« »Nun, so sprich doch.« »Aber Gott sei mit Ihnen. Leben Sie, solange Sie wollen. Wer wünscht Ihnen Böses?« brummte Sacha, durch die tragische Wendung, die das Gespräch annahm, ganz verlegen gemacht. »Du«, sagte Ilja Iljitsch, »ich habe dir verboten, auch nur ein Wort vom Umzug zu sagen, und du lässt keinen Tag vorübergehen, ohne mich fünfmal daran zu erinnern. Das verstimmt mich doch. Begreif das doch. Meine Gesundheit taugt auch so nicht viel.« »Ich hab mir gedacht, Herr, ich hab gedacht, warum wir denn eigentlich nicht ausziehen sollen«, sagte Sacha mit vor innerer Erregung bebender Stimme. »Warum wir nicht ausziehen sollen? Du beurteilst das so leichtfertig?« antwortete Oblomov, sich zusammen mit dem Sessel zu Sacha umwendend. »Hast du's dir eigentlich überlegt, was es heißt, auszuziehen, hä? Du hast dir das gewiss nicht überlegt.« »Nein, ich hab mir's nicht überlegt«, antwortete Sacha demütig, bereit, dem Herrn in allem beizustimmen, um die Sache nur nicht zu pathetischen Szenen kommen zu lassen, die er wie die Pest fürchtete. »Wenn du's dir nicht überlegt hast, dann höre zu und sage, ob wir umziehen können oder nicht. Was heißt das, umziehen?« »Das heißt, der Herr soll für den ganzen Tag fortgehen und vom Morgen ab angekleidet herumgehen.« »Nun, und wenn es so ist«, bemerkte Sacha, »warum sollten Sie nicht für den ganzen Tag fortgehen? Es ist ja doch nur ungesund, zu Hause zu sitzen. Wie schlecht Sie jetzt aussehen. Früher waren Sie so frisch wie eine Gurke, und jetzt, seit Sie zu Hause sitzen, sehen Sie Gott weiß wie aus. Sie sollten durch die Straßen gehen, sich die Leute oder sonst was anschauen.« »Sprich keinen Unsinn und höre zu«, sagt Oblomov. »Durch die Straßen gehen?« »Ja, wirklich«, fuhr Sacha mit großem Eifer fort. »Man erzählt, dass jetzt ein unerhörtes Ungeheuer gezeigt wird. Sie sollten es sich ansehen. Sie können ja ins Theater oder zum Maskenball gehen, und wir würden hier unterdessen umziehen.« »Was du für Dummheiten sagst. Du sorgst dich sehr um die Ruhe deines Herrn. Ich soll mich, deiner Meinung nach, den ganzen Tag irgendwo herumtreiben? Es macht dir nichts, dass ich Gott weiß, wo und wie essen werde und nach dem Mittagessen mich nicht ausruhen kann. Sie sollen da ohne mich alles einpacken. Wenn man nicht aufpasst, kommen nur Scherben an.« »Ich weiß«, sagte Oblomov mit wachsender Überzeugung, »was ein Umzug bedeutet. Das bedeutet Wirrwarr und Lärm. Man wirft alle Sachen auf einen Haufen auf den Fußboden. Da ist der Koffer, die Sofalehne. Da sind Bilder, Pfeifen, allerlei Flaschen dabei, die man fast niemals sieht, die aber dann, der Teufel weiß woher, auftauchen. Man muss auf alles aufpassen, damit es nicht verloren und zerschlagen wird. Die eine Hälfte ist hier, die zweite auf der Fuhre oder in der neuen Wohnung. Man will rauchen, greift nach der Pfeife, der Tabak ist aber schon fort. Man will sich niedersetzen, weiß aber nicht wohin. Wenn man etwas anrührt, macht man sich schmutzig. Alles ist staubig. Man kann sich nicht waschen und muss mit solchen Händen herumgehen, wie du sie hast.« »Ich habe reine Hände«, bemerkte Sacha und zeigte statt der Hände etwas, was wie zwei Schuhsohlen aussah. Zeige sie mir lieber nicht, sagte Ilja Iljitsch sich abwendend. Und wenn man trinken will, sprach er weiter, und nach der Karaffe greift, ist kein Glas da. Man kann auch aus der Karaffe trinken, bemerkte Sacher gutmütig. Ihr haltet's mit allem so. Man kann auch nicht fegen und nicht abstauben und seine Teppiche klopfen. Und in der neuen Wohnung, fuhr Ilja Iljitsch fort, von dem seiner Vorstellung lebhaft erscheinenden Bild des Umzuges selbst hingerissen, wird man in 3 Tagen nicht fertig. Alles liegt nicht auf seinem Platze. Die Bilder stehen an der Wand und liegen auf dem Fußboden. Die Galoschen befinden sich auf dem Bett. Die Stiefel sind mit dem Tee und der Pomade in einem Bündel. Bald bemerkt man, dass der Fuß des Sessels abgebrochen ist. Bald, dass das Glas auf dem Bilde zerbrochen ist oder dass das Sofa voller Flecken ist. Es ist nichts da. Wenn man noch etwas fragt, weiß niemand, wo es ist. Man hat es entweder verloren oder in der alten Wohnung zurückgelassen. Dann muss man hinlaufen. Manchmal läuft man 10-mal hin und her, unterbrach Sacher. Ja, siehst du, sprach Oblomow weiter. Und wenn man in der neuen Wohnung des Morgens aufsteht, was ist das dann für eine Qual? Es gibt weder Wasser noch Kohlen, und im Winter muss man in der Kälte sitzen, die Zimmer sind ausgefroren, und man hat aber kein Holz, dann muss man herumlaufen und sich welches borgen. Und was für Nachbarn Gott einem noch schickt, bemerkte Sacher wieder. Bei manchen kann man sich nicht nur kein Bündel Holz, sondern auch nicht einmal einen Krug Wasser ausbetten. Na also, sagte Ilja Iljitsch, man könnte glauben, dass die Schererei ein Ende hat, wenn man bis zum Abend umgezogen ist. Man hat aber noch 2 Wochen lang zu tun. Man meint, alles ist geordnet. Wenn man aber hinsieht, ist richtig etwas noch zurückgeblieben. Die Stores müssen aufgehängt, die Bilder angenagelt werden. Man ist ganz erschöpft und möchte gar nicht weiterleben. Und die Ausgaben... Voriges Mal, vor 8 Jahren, hat 200 Rubel ausgemacht. Ich erinnere mich noch ganz genau, bestätigte Sacher. Nun, ist das vielleicht ein Spaß, sagte Ilja Iljitsch. Und wie unbehaglich man sich anfangs in der neuen Wohnung fühlt. Man gewöhnt sich ja nicht so bald daran. Ich werde an dem neuen Ort 5 Nächte nicht schlafen können. Ich werde traurig sein, wenn ich des Morgens aufstehe und statt des Aushängeschildes des Drechslers mir gegenüber etwas anderes sehe oder wenn jene geschorene Alte nicht vormittags aus dem Fenster herausschaut. Siehst du jetzt selbst ein, wozu du deinen Herrn bringen wolltest? Fragte Ilja Iljitsch vorwurfsvoll. Ich sehe es ein, flüsterte Sacher demütig. Warum hast du mir also vorgeschlagen, umzuziehen? Können denn menschliche Kräfte das alles ertragen? Ich habe geglaubt, dass es andere gibt, die nicht schlechter sind als wir und die umziehen, dass also auch wir es tun könnten, sagte Sacher. Was? Was? Fragte Ilja Iljitsch, sich erstaunt auf seinem Sessel aufrichtend. Was hast du gesagt? Sacher wurde plötzlich verlegen, da er nicht wusste, wodurch er seinem Herrn Anlass zu dem pathetischen Ausrufe und zu der Bewegung gegeben hatte. Er schwieg. »Andere sind nicht schlechter«, wiederholte Ilja Iljitsch entsetzt. »So weit bist du also gekommen. Nun weiß ich also, dass ich für dich ebenso gut wie ein anderer bin.« Oblomow verneigte sich ironisch vor Sacher und machte ein höchst beleidigtes Gesicht. »Aber ich bitte, Ilja Iljitsch, stelle ich sie denn mit irgendwem gleich?« »Geh mir aus den Augen«, sagte Oblomow verfehlend und wies mit der Hand auf die Tür hin. »Ich kann dich nicht sehen.« »Ach, die anderen.« »Gut.« Sacher zog sich mit einem tiefen Seufzer zurück. »Ist das ein Leben?« brummte er, sich auf die Ofenbank setzend. »Mein Gott«, stöhnte auch Oblomow. Ich hatte vor, den Morgen nützlicher Arbeit zu widmen. Man hat mich aber für den ganzen Tag verstimmt. Und wer denn? Der eigene, ergebene, erprobte Diener. Was er da gesagt hat, wie konnte er das nur? Es gelang Oblomow lange nicht, sich zu beruhigen. Er legte sich hin, stand auf, ging im Zimmer herum und legte sich dann wieder hin. In dem Umstande, dass Sacher ihn bis auf die Stufe der anderen herabsteigen ließ, sah er einen Eingriff in seine Rechte auf Sachars ausschließliche Bevorzugung der Person des Herrn allen Menschen gegenüber. Er drang in die Tiefe dieses Vergleiches ein und untersuchte, was die anderen und was er seien, in welchem Grade eine solche Parallele möglich und gerecht erscheine und wie groß die ihm durch Sachar zugefügte Beleidigung sei. Endlich, ob Sachar ihn bewusst gekränkt habe, ob es seine Überzeugung sei, dass man Ilja Iljitsch einem anderen gleichstellen könne, oder ob das seiner Zunge nur so, ohne Anteilnahme seines Kopfes, entschlüpft sei. Das alles hatte Oblomows Eitelkeit verletzt, und er beschloss, Sachar den Unterschied zwischen sich selbst und jenen, die er unter der Benennung andere meinte, zu zeigen und ihn auf die ganze Niedertracht seiner Handlung hinzuweisen. »Sachar«, rief er gedehnt und feierlich. Als Sachar diesen Ruf hörte, sprang er nicht wie sonst mit den Füßen klopfend von der Ofenbank herab und brummte nicht. Er kroch langsam vom Ofen herunter und ging, alles mit den Händen und den Seiten streifend, langsam und ungern hin, wie ein Hund, welcher der Stimme des Herrn anhört, dass sein Streich entdeckt worden ist und dass man ihn ruft, um ihn zu bestrafen. Sachar öffnete halb die Tür, wagte es aber nicht einzutreten. »Komm herein«, sagte Ilja Iljitsch. Trotzdem die Tür sich leicht öffnen ließ, machte Sachar sie so auf, als könne er nicht durchkriechen, blieb deshalb in der Tür stecken und kam nicht herein. Oblomow saß auf seinem Sofarand. »Komm her«, er gab nicht nach. Sachar befreite sich mit Mühe aus der Tür, schloss sie aber gleich hinter sich und lehnte seinen Rücken fest an sie an. »Hierher«, sagte Ilja Iljitsch mit dem Finger auf den Platz neben sich weisend. Sachar machte einen halben Schritt nach vorwärts und blieb zwei Klafter von der bezeichneten Stelle entfernt stehen. »Noch näher«, sagte Oblomow. Sachar gab sich den Anschein, als schreite er weiter. Er bewegte sich aber nur, stampfte mit dem Fuße und blieb auf derselben Stelle. Da Ilja Iljitsch sah, es würde ihm diesmal nicht gelingen, Sachar näher zu locken, ließ er ihn dort stehen und blickte ihn eine Zeit lang schweigend und vorwurfsvoll an. Sachar, der sich bei dieser lautlosen Betrachtung seiner Person unbehaglich fühlte, gab sich den Anschein, dass er den Herrn nicht beachte, wandte ihm mehr als jemals seine Seite zu und warf Ilja Iljitsch in diesem Augenblicke nicht einmal seinen einseitigen Blick zu. Er schaute beharrlich nach links, nach der entgegengesetzten Seite hin. Dort erblickte er ja einen ihm längst bekannten Gegenstand, die Spinnwebenranken um die Bilder herum, und sah in der Spinne einen lebendigen Vorwurf seiner Nachlässigkeit. »Sachar«, sagte Ilja Iljitsch leise und würdevoll. Sachar antwortete nicht. Er schien zu denken, »Nun, was willst du, einen anderen, Sachar? Ich stehe ja hier.« Und richtete seinen Blick an seinem Herrn vorbei, von links nach rechts. Er wurde auch dort, durch den Spiegel, der mit dichtem Staub wie mit einem Schleier bedeckt war, an sich selbst erinnert. Durch diesen Staub hindurch blickte ihn wild und düster, wie durch einen Nebel hindurch, sein eigenes, unfreundliches, hässliches Gesicht an. Er wandte seinen Blick unzufrieden von diesem traurigen, ihm nur zu gut bekannten Gegenstand ab und entschloss sich, ihn für einen Augenblick auf Ilja Iljitsch haften zu lassen. Ihre Blicke begegneten sich. Sachar ertrug den Vorwurf nicht, der sich in den Augen des Herrn ausdrückte, und senkte die seinigen zu seinen Füßen herab. Hier sah er wieder im Teppich, der von Staub und Flecken durchsetzt war, ein trauriges Zeugnis für den Eifer, den er im herrschaftlichen Dienst äußerte. »Sachar«, wiederholte Ilja Iljitsch ausdrucksvoll. »Was wünschen Sie?« flüsterte Sachar kaum hörbar und fuhr in der Vorahnung einer pathetischen Rede ein wenig zusammen. »Gib mir Quass«, Sachar fiel ein Stein vom Herzen. In seiner Freude stürzte er rasch wie ein Knabe zur Kredenz hin und brachte Quass. »Nun, wie fühlst du dich?« fragte Ilja Iljitsch sanft, nachdem er aus dem Glas getrunken hatte und es in der Hand hielt. »Gewiss nicht gut?« Der wilde Ausdruck in Sachars Gesicht milderte sich augenblicklich durch den in seinen Zügen aufflammenden Strahl von Reue. Sachar fühlte die ersten Anzeichen des in seiner Brust erwachten und sein Herz erfüllenden Gefühls der Ehrfurcht dem Herrn gegenüber und begann ihm plötzlich gerade in die Augen zu blicken. »Fühlst du dein Vergehen?« fragte Ilja Iljitsch wieder. »Was ist das für ein Vergehen?« dachte Sachar betrübt. »Irgendetwas Trauriges. Man muss ja gegen seinen Willen weinen, wenn er so zu reden anfängt.« »Ilja Iljitsch«, begann Sachar mit einem tiefsten Ton, über den seine Stimme zu gebieten hatte. »Ich habe nur gesagt, dass...« »Nein, warte«, unterbrach ihn Oblomow. »Verstehst du, was du getan hast?« »Da, stelle das Glas auf den Tisch und antworte.« Sachar antwortete nicht und begriff gar nicht, was er verbrochen hatte, doch das hinderte ihn nicht daran, den Herrn ehrfurchtsvoll anzublicken. Er senkte sogar ein wenig den Kopf im Bewusstsein seiner Schuld. »Weh, willst du denn kein giftiger Mensch sein?« sagte Oblomow. Sachar schwieg immer und blinzelte nur ein paar Mal heftig. »Du hast deinen Herrn gekränkt«, sprach Ilja Iljitsch langsam und sah Sachar starr an, dessen Verlegenheit genießend. Sachar wusste nicht, wo er vor Bangigkeit hin sollte. »Du hast mich doch gekränkt?« fragte Ilja Iljitsch. »Ich habe sie gekränkt«, flüsterte Sachar durch dieses neue, traurige Wort ganz verwirrt. Er richtete seine Blicke nach rechts, nach links und geradeaus, indem er irgendwo nach Rettung suchte. Und an ihm huschte wieder das Spinngewebe, der Staub, sein eigenes Spiegelbild und das Gesicht des Herrn vorüber. »Wenn ich in die Erde sinken könnte. Ach, warum nur der Tod nicht kommt«, dachte er, als er sah, dass er, was er auch immer beginnen mochte, der pathetischen Szene nicht ausweichen könne. Und er fühlte, dass er immer häufiger und häufiger blinzelte und dass ihm gleich Tränen entströmen würden. Endlich antwortete er dem Herrn mit den Worten eines bekannten Liedes, das er in Prosa gesetzt hatte. »Wodurch hab ich sie denn gekränkt, Ilja Iljitsch?« fragte er fast weinend. »Wodurch?« wiederholte Oblomow. »Hast du denn darüber nachgedacht, was das heißt, die anderen?« Er schwieg und blickte Sachar noch immer an. »Soll ich dir sagen, was das ist?« Sachar bewegte sich wie ein Bär in seiner Höhle und seufzte so auf, dass man es im ganzen Zimmer hörte. »Der andere, den du meinst, ist ein elender, armer, grober, ungebildeter Mensch. Er lebt schmutzig und armselig auf dem Dachboden oder er schläft auf irgendeinem Lumpen auf dem Hof. Was kann einem solchen Menschen geschehen? Gar nichts. Er frisst Kartoffeln und Hering. Die Not schleudert ihn aus einer Ecke in die andere und er läuft den ganzen Tag herum. Er wird also auch in eine neue Wohnung ziehen. Zum Beispiel Jagajew. Er nimmt sein Lineal unter den Arm, bindet seine zwei Paar Hemden in ein Taschentuch ein und geht. »Wohin gehst du?« »Ich ziehe um«, antwortet er. »So macht es der andere. Und ich bin deiner Meinung nach auch ein anderer? He?« Sachar blickte den Herrn an, trat von einem Fuß auf den anderen und schwieg. »Was ist der andere?« sprach Oblomow weiter. »Der andere ist ein Mensch, der sich selbst die Stiefel putzt, sich selbst ankleidet, wenn er auch wie ein gnädiger Herr aussieht. Das ist aber nicht wahr. Er weiß nicht einmal, was Dienstboten sind. Er hat niemand, den er hinschicken kann. Er holt sich selbst, was er braucht. Er schürt selbst das Holz im Ofen, staubt manchmal selbst ab.« »Es gibt viele solche Deutsche«, sagte Sachar düster. »Na also, und ich? Wie, glaubst du, bin ich der andere?« »Sie sind ein ganz anderer«, sagte Sachar weinerlich, da er immer noch nicht begriff, was der Herr sagen wollte. »Gott weiß, was Sie haben.« »Ich bin ein ganz anderer, ja? Warte, sieh einmal zu, was du sagst. Denke einmal darüber nach, wie der andere lebt. Der andere arbeitet, ohne auszuruhen, läuft herum, müht sich ab«, sprach Oblomow weiter. »Wenn er nicht arbeitet, isst er auch nicht. Der andere macht Bücklinge. Der andere bittet und erniedrigt sich. Und ich? Nun, sage einmal, was glaubst du, bin ich der andere? Was?« »Aber Väterchen, quälen Sie mich nicht so mit traurigen Worten«, flehte Sachar. »Ach du mein Gott, ich bin der andere. Renne ich denn herum? Arbeite ich denn? Esse ich denn wenig? Sehe ich denn mager und ärmlich aus? Fehlt es mir denn an etwas? Ich glaube, ich habe jemand, der mich bedient und für mich arbeitet. Ich habe mir, Gott sei Dank, seitdem ich lebe, noch kein einziges Mal selbst einen Strumpf angezogen. Warum soll ich mir denn die Mühe machen? Aus welchem Grunde? Und wem muss ich das sagen? Hast du mich denn nicht seit meiner Kindheit bedient? Du weißt das alles. Du hast gesehen, dass ich verwöhnt worden bin, dass ich niemals Hunger und Kälte gelitten habe, dass ich keine Not gekannt, mir mein Brot nicht selbst verdient und mich überhaupt nicht mit schwerer Arbeit befasst habe. Wie konntest du es also wagen, mich mit anderen zu vergleichen? Besitze ich denn eine solche Gesundheit wie die anderen? Kann ich denn das alles tun und ertragen?« Sachar hatte endgültig die Fähigkeit verloren, Oblomows Rede zu verstehen, aber seine Lippen bliesen sich vor innerer Erregung auf. Die pathetische Szene donnerte wie ein Gewitter über seinem Haupt. Er schwieg. »Sachar«, wiederholte Ilja Iljitsch. »Was wünschen Sie?« zischte Sachar kaum hörbar. »Gib noch Kwas her.« Sachar brachte Kwas, und als Ilja Iljitsch, nachdem er getrunken hatte, ihm das Glas zurückgab, wollte er schnell in sein Zimmer gehen. »Nein, nein, warte«, sagte Oblomow. »Ich frage dich, wie konntest du deinen Herrn so bitter kränken, den du als Kind auf den Armen getragen hast, den du dein ganzes Leben dienst und der dein Wohltäter ist?« Sachar hielt es nicht länger aus. Das Wort »Wohltäter« gab ihm den Rest. Er begann immer häufiger zu blinzeln. Je weniger er begriff, was Ilja Iljitsch ihm in seiner pathetischen Rede mitteilte, desto trauriger wurde er. »Verzeihen Sie, Ilja Iljitsch«, begann er reuevoll zu krächzen. »Das habe ich aus Dummheit, wirklich nur aus Dummheit.« Und da Sachar nicht begriff, was er getan hatte, wusste er nicht, welches Zeitwort er hinzufügen sollte. »Und ich«, fuhr Oblomow im Ton eines gekränkten und nicht nach seinem Verdienst gewürdigten Menschen fort, »sorge mich noch Tag und Nacht und mühe mich ab. Manchmal flammt mir der Kopf und das Herz stockt. Ich schlafe in der Nacht nicht, wälze mich herum und denke immer darüber nach, wie ich es am besten einrichten soll. Und über wen grüble ich? Für wen? Nur für euch, für die Bauern. Folglich auch für dich. Du glaubst vielleicht, wenn du siehst, dass ich manchmal ganz unter die Decke krieche, dass ich wie ein Klotz da liege und schlafe. Nein, ich schlafe nicht. Ich denke immer an das eine, wie es einzurichten ist, dass die Bauern an nichts Not leiden, dass sie ihre Nachbarn nicht beneiden, dass sie beim Strafgericht mich vor Gott nicht anklagen, sondern dass sie für mich und mir nur Gutes nachsagen. Die Undankbaren«, schloss Oblomow mit bitterem Vorwurf. Die letzten traurigen Worte rührten Sachar endgültig. Er begann allmählich zu schluchzen. »Väterchen, Ilja Iljitsch«, flehte er, »hören Sie auf! Was sagen Sie da? Gott sei mit Ihnen! Ach du heilige Gottesmutter! Was für ein Unglück hat uns denn so unerwartet betroffen! Und du«, fuhr Oblomow, ohne auf ihn zu hören, fort, »du solltest dich schämen, so etwas auszusprechen, was für eine Schlange ich an meiner Brust gewärmt habe.« »Eine Schlange«, rief Sachar aus, schlug die Hände zusammen und zuckte so geräuschvoll mit der Schulter, als wären 20 Käfer ins Zimmer reingeflogen und summten drin. »Wann hab ich denn von einer Schlange gesprochen?«, fragte er schluchzend. »Ich sehe nicht einmal im Traum so etwas Hässliches.« Sie hatten beide aufgehört, einander und zum Schluss auch sich selbst zu verstehen. »Wie hat deine Zunge nur so etwas aussprechen können?«, sprach Ilja Iljitsch weiter. »Und ich habe noch für ihn auf meinem Plan ein besonderes Haus, einen Gemüsegarten und Pachtkorn bestimmt und ein Gehalt festgesetzt. Du solltest mein Verwalter, mein Major Domus und meine Vertrauensperson sein. Die Bauern sollten sich bis zur Erde vor dir verneigen. Alle sollten dich immer nur Sachar Trofimitsch nennen. Und er ist immer noch unzufrieden und hat mich unter die anderen eingereiht. Das ist der Lohn, wie du deinen Herrn ehrst. Sachar schluchzte noch immer. Und auch Ilja Iljitsch selbst war aufgeregt. Indem er Sachar ins Gewissen redete, erfüllte er sich tief mit dem Bewusstsein der Wohltaten, die er den Bauern erwiesen hatte, und sprach die letzten Vorwürfe mit zitternder Stimme und mit Tränen in den Augen zu Ende. »Nun, und jetzt geh mit Gott«, sagte er mit versöhnender Stimme zu Sachar. »Wart, gib mir noch Quas. Meine Kehle ist mir ganz ausgetrocknet. Du könntest selbst darauf kommen, du hörst doch, dass dein Herr heiser ist. So weit hast du mich gebracht.« »Ich hoffe, du hast dein Vergehen begriffen«, sagte Ilja Iljitsch, als Sachar den Kwas gebracht hatte, »und wirst in Zukunft deinen Herrn nicht mit anderen vergleichen. Um deine Schuld gut zu machen, richte es irgendwie mit dem Hausherrn ein, damit ich nicht umzuziehen brauche. So sorgst du für die Ruhe deines Herrn. Du hast mich ganz verstimmt und mich eines jeden neuen nützlichen Gedankens beraubt. Und wem hast du das geraubt? Dir selbst. Ich habe mich ganz euch gewidmet. Ich habe mich euretwegen pensionieren lassen und sitze hier eingeschlossen. Nun, Gott verzeih's dir. Jetzt schlägt es 3. Es bleiben nur 2 Stunden bis zum Essen. Was kann man in 2 Stunden fertig bringen? Gar nichts. Und ich habe eine Menge zu tun. Ich werde also den Brief bis zur nächsten Post verschieben und den Plan morgen entwerfen. Nun, und jetzt lege ich mich ein wenig nieder. Ich bin ganz ermattet. Lass die Stores herab und schließe fest die Türen, damit man mich nicht stört. Ich werde vielleicht 1 Stunde lang schlafen und wecke mich 16:30. Sachar begann seinen Herrn im Arbeitszimmer von der ganzen Welt abzuschließen. Zuerst deckte er ihn selbst zu und steckte die Decke unter ihn. Dann ließ er die Stores herab, schloss alle Türen fest ab und ging in sein Zimmer. »Dass dich der Teufel hol«, brummte er, sich die Tränenspuren abwischend und auf die Ofenbank steigend. »Ein besonderes Haus, ein Gemüsegarten, ein Gehalt«, sagte Sachar, der nur die letzten Worte verstanden hatte. »Er versteht es, traurige Worte zu sagen. Er schneidet damit wie mit einem Messer ins Herz. Hier ist mein Haus und mein Gemüsegarten. Hier werde ich auch sterben«, sagte er, wütend auf die Ofenbank schlagend. »Ein Gehalt! Wenn ich die 10er und Kupfermünzen nicht sammeln würde, könnte ich mir keinen Tabak kaufen und meine Gevatterin nicht bewirten. Zum Kuckuck auch, warum nur der Tod nicht kommt!« Ilja Iljitsch legte sich auf den Rücken, schlief aber nicht gleich ein. Er dachte und wurde ganz aufgeregt. »Ein 2-faches Unglück auf einmal«, sagte er und wickelte sich ganz mit dem Kopf in die Decke ein. »Wie soll man dem widerstehen?« Aber in Wirklichkeit hatte das 2-fache Unglück, das heißt, der unheilverkündende Brief des Dorfschulzen und die Übersiedlung in die neue Wohnung, Oblomow zu erregen, aufgehört und war nur mehr unter die unangenehmen Erinnerungen gereiht worden. »Die Unannehmlichkeiten, mit denen der Dorfschulze droht, sind noch in weiter Ferne«, dachte er. »Bis dahin kann sich vieles ändern. Ein Regen könnte das Getreide in besseren Stand setzen. Vielleicht ergänzt der Dorfschulze die Zahlungsrückstände. Die flüchtigen Bauern werden wieder in ihren früheren Wohnort eingesetzt werden, wie er schreibt.« »Wohin sind diese Bauern geflüchtet?«, dachte er, und vertiefte sich schon vom künstlerischen Standpunkt aus in die Betrachtung dieses Umstandes. »Sie sind wohl in der Nacht ohne Brot in der Nässe fortgelaufen. Wo haben sie denn geschlafen? Doch nicht im Wald? Da kann man doch gar nicht sitzen. Im Bauernhaus stinkt es zwar, aber es ist wenigstens warm. Warum rege ich mich denn auf?«, dachte er. »Der Plan ist ja bald fertig. Warum mache ich mir denn jetzt schon Angst? Ach, wie ich doch bin!« Der Gedanke an den Umzug beunruhigte ihn etwas mehr. Das war das neuere, spätere Unglück. Doch in Oblomows ruhigem Geiste war auch dieses Faktum in das Stadium der Geschichte übergegangen. Trotzdem er die Unvermeidlichkeit dieses Umzuges dunkel ahnte, umso mehr, als jetzt Tarantjew sich mit dieser Angelegenheit befasste, schob er im Geiste dieses aufregende Ereignis seines Lebens doch wenigstens um eine Woche hinaus und hatte auf diese Weise volle 8 Tage der Ruhe gewonnen. Und vielleicht würde Sachar alles noch so einrichten versuchen, dass der Umzug überhaupt unnötig wurde. Möglicherweise würde es auch so gehen. Der Umbau könnte auf den nächsten Sommer verschoben oder auch ganz aufgegeben werden. Die Sache würde sich schon irgendwie einrichten lassen. Man konnte doch nicht tatsächlich umziehen. So regte er sich abwechselnd auf und beschwichtigte sich selbst und fand endlich in diesen versöhnenden und beruhigenden Worten vielleicht möglicherweise irgendwie auch diesmal, was er stets gefunden hatte. Ein ganzes Arsenal von Hoffnungen und Tröstungen, wie sie in der Bundeslade unserer Väter eingeschlossen waren. Es gelang ihm auch im gegenwärtigen Augenblick, sich damit vor dem zweifachen Unglück zu schützen. Schon umfing eine angenehme, leichte Starrheit seine Glieder und begann seine Gefühle ganz leicht mit Schlaf zu umnebeln, wie die ersten schüchternen Fröste die Oberfläche der Gewässer trüben. Noch ein Augenblick und sein Bewusstsein wäre Gott weiß wohin fortgeflogen. Aber plötzlich erwachte Ilja Iljitsch und öffnete die Augen. »Ich habe mich ja noch nicht gewaschen. Das geht doch nicht. Ich habe ja auch noch nichts getan«, flüsterte er. »Ich wollte den Plan zu Papier bringen, habe es aber nicht getan, habe weder dem Kreisrichter noch dem Gouverneur geschrieben, habe einen Brief an den Hausherrn angefangen und ihn nicht beendigt, habe die Rechnungen nicht durchgesehen und kein Geld herausgegeben. Der ganze Morgen ist verloren gegangen«, er sah nach. »Was ist denn das? Und der andere würde das alles getan haben«, tauchte es in seinem Kopf auf. »Der andere«, »der andere. Was ist denn das, der andere?« Er vertiefte sich in das Vergleichen seiner selbst mit dem anderen. Er dachte und dachte, und jetzt begann er sich über den anderen eine Vorstellung zu bilden, die derjenigen, die er Sache herbeigebracht hatte, ganz entgegengesetzt war. Er musste zugeben, dass der andere alle Briefe fertiggebracht hätte, ohne dass welcher und das aufeinandergestoßen wären. Der andere würde auch in die neue Wohnung übergesiedelt sein, hätte den Plan verwirklicht und wäre aufs Gut gefahren. »Auch ich könnte ja alles das tun«, dachte er. »Mir scheint, ich sollte auch schreiben können. Ich habe doch früher kompliziertere Sachen als Briefe geschrieben. Wohin ist denn mein ganzes Wissen verschwunden? Und was ist es denn für eine Kunst, umzuziehen? Man braucht nur zu wollen. Der andere trägt auch nie einen Schlafrock«, ergänzte er noch die Charakteristik des anderen. »Der andere«, hier gähnte er, »schläft fast gar nicht. Der andere genießt das Leben, kommt überall hin, sieht alles, ihn interessiert alles. Und ich bin nicht der andere«, sagte er traurig und versank in tiefe Nachdenklichkeit. Er zog sogar den Kopf aus der Decke heraus. Es kam einer der klaren, bewussten Momente in Oblomows Leben. Entsetzen erfasste ihn, als in seiner Seele plötzlich eine lebendige, klare Vorstellung von dem Schicksal und der Bestimmung der Menschen erstand, als er zwischen dieser Bestimmung und seinem eigenen Leben eine flüchtige Parallele zog und als in seinem Kopfe verschiedene Lebensfragen eine nach der anderen erwachten und furchtsam im Durcheinander aufwirbelten, wie Vögel, die ein plötzlicher Sonnenstrahl in der schimmernden Ruine erweckt hat. Ein Mangel an geistiger Regsamkeit, das geringe Wachstum seiner sittlichen Kräfte und die Schwere, die ihm in allem hinderlich war, kränkte ihn und stimmte ihn traurig. An ihm fraß der Neid, das andere so voll und ganz leben, während auf den schmalen, armseligen Pfad seiner Existenz ein schwerer Stein geworfen zu sein schien. In seiner schüchternen Seele erstand das qualvolle Bewusstsein, dass viele Seiten seiner Natur gar nicht geweckt worden waren, dass einige nur sehr leise berührt worden und keine einzige ganz ausgeklungen war. Und dabei fühlte er schmerzlich, dass in ihm, wie in einem Grab, etwas Schönes, Lichtes eingeschlossen war, das jetzt vielleicht schon tot war oder wie Gold in dem Schoß des Berges eingeschlossen lag und dass es schon längst Zeit war, dieses Gold in Scheidemünzen zu verwandeln. Aber dieser Schatz war schwer und tief mit Unrat und angeschwemmtem Schutt belastet. Jemand schien die ihm vom Leben und von der Welt zugedachten Schätze gestohlen und in seiner eigenen Seele vergraben zu haben. Etwas hinderte ihn daran, sich ins Leben zu stürzen und mit vollen Segeln des Verstandes und des Willens hinzufliegen. Ein heimlicher Feind hatte ihn beim Beginn seines Weges mit seiner schweren Hand belastet und ihn vom geraden Pfad der menschlichen Bestimmung weit fortgeschleudert. Und ihm schien, er könnte aus dem Dickicht und der Wildnis niemals herausfinden. Der Wald um ihn herum und in seiner Seele wird immer dichter und dunkler. Der Pfad verwildert immer mehr und mehr. Das klare Bewusstsein erwacht immer seltener und weckt die schlummernden Kräfte nur für Augenblicke auf. Der Verstand und der Wille sind längst paralysiert und wie es scheint für immer. Die Ereignisse seines Lebens haben einen mikroskopischen Umfang angenommen. Er wird aber auch damit nicht fertig. Er geht nicht von einem Ereignis zum anderen über, sondern wird von ihnen wie von einer Welle auf die andere geschleudert. Er hat nicht die Macht, dem einen seine Willenskraft entgegenzustemmen oder sich von einem zweiten vernünftig hinreißen zu lassen. Diese heimliche Selbstbeichte erweckte in ihm ein bitteres Gefühl. Fruchtloses Bedauern der Vergangenheit, brennende Gewissensbisse verwundeten ihn wie Nadeln, und er bot alle seine Kräfte auf, um die Last dieser Vorwürfe von sich abzuschütteln, außerhalb seiner Person einen Schuldigen zu finden und auf ihn seinen Stachel zu richten. Aber auf wen? »Das alles ist Sachars Schuld«, flüsterte er. Er erinnerte sich an die Details der Szene mit Sachar und sein Gesicht erglühte vor Scham. »Wenn das jemand gehört hätte«, dachte er, bei diesem Gedanken erstarrend. »Gott sei Dank, dass Sachar es niemand wiedergeben kann. Man würde es ihm auch nicht glauben. Gott sei Dank.« Er seufzte, verfluchte sich, wälzte sich von einer Seite auf die andere, suchte nach dem Schuldigen und fand ihn nicht. Sein Ächzen und Seufzen drang sogar Sachar zu Ohren. »Wie der Quass ihn aufbläst«, brummte Sachar zornig. »Warum bin ich denn so?«, fragte Oblomow fast weinend und steckte den Kopf wieder unter die Decke. »Warum?« Nachdem er erfolglos nach einem Feind gesucht hatte, der ihn daran hinderte, wie es sich gehörte, wie die anderen zu leben, seufzte er, schloss die Augen und nach ein paar Minuten begann wieder der Schlummer, seine Empfindungen allmählich zu fesseln. »Ich möchte auch«, sagte er, mit Anstrengung blinzelnd, »irgendetwas tun. Hat die Natur mich denn so stiefmütterlich behandelt? Aber nein, ich kann mich Gott sei Dank nicht beklagen.« Dann folgte ein versöhnender Seufzer. Er kehrte von der Erregung zu seinem normalen Zustand, zu dem der Ruhe und Apathie zurück. »Das ist mein Schicksal. Was soll ich denn tun?« flüsterte er mit Mühe, vom Schlaf überwältigt. »Um 2000 weniger«, sagte er plötzlich laut im Schlaf. »Gleich, gleich, warte«, und wachte halb auf. »Es wäre aber interessant zu erfahren, warum ich so bin«, flüsterte er wieder. Seine Lider schlossen sich ganz. »Ja, warum?« »Wahrscheinlich darum«, bestrebte er sich zu sagen, doch es gelang ihm nicht. Er kam also nicht auf die Ursache. Die Zunge und die Lippen erstarrten augenblicklich auf dem halben Satz und blieben halb geöffnet. Anstatt eines Wortes ertönte wieder ein Seufzer, und dann hörte man das gleichmäßige Schnarchen eines ruhig schlafenden Menschen. Der Schlaf hielt den langsamen, trägen Gang seiner Gedanken auf und versetzte ihn in einen einzigen Augenblick in eine andere Epoche, zu anderen Menschen, an einen anderen Ort, wohin der Leser und wir ihm im nächsten Kapitel folgen werden. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im Januar 2025.